gerade richtig in Depeche Mode Fans geht diese Coverversion doch ziemlich auf die Nieren. Kann man auch irgendwie ein bisschen verstehen. Das war Walking in My Shoes von No Comment. Und ich wollte eigentlich Repulsion spielen, der Titel, der dahinter läuft. The Things You Said von Repulsion. Vielleicht im Laufe dieses Programms. Jetzt geht's weiter mit Alpha.